Die Parkbank präsentiert Ihnen mit 10 Bier durch den Tag. Kein Konto bei Hartz IV. Kommt zu uns mit ein paar Bier. Parkbank. Überall und nah. Immer für den Kunden da. Ich ringe heute Zeh mit meinen Worten. Das Thema Hartz IV. Und keine Lösung. Oder etwa doch? Dieses politische Hickhack. Jeder demontiert sich gerade selbst von unseren Politikern. Ob sie das noch rechtzeitig schaffen? Das Gerüst, auf dem sie sich bewegen, ist mächtig ins Schwanken geraten. Jeder Statiker hätte ihnen sagen können, dass wenn man die unteren Stützen immer dünner macht, es das Gestell, auf dem sie sich schwergewichtig bewegen, zum Einsturz bringen kann. Mit 5 Euro pro Stütze zu glauben, die ursprüngliche Stabilität wiederherzustellen, ist noch absurder als die Vision, mit einem 5-Euro-Los von der Fernsehlotterie zum Millionär zu werden. Wer oder wo ist eigentlich der Bundespräsident? Frage ich hier in Niedersachsen auf den Straßen danach, bekomme ich Antworten wie: Der Herzog, glaube ich, war das. Nee, sagt der danebenstehende Mann, das ist doch der Weizsäcker. Eine andere Passantin: Ist schade, dass der Gottschalk aufhört. Ich fand, der hat das ganz gut gemacht. Aber zurück zum Thema. Die Hartz-IV-Debatte und kein Ende. Wie lange wollen wir uns das Possenspiel von unseren vermeintlichen politischen Größen noch bieten lassen? Jedem ist klar, wenn es um ihre politischen Freunde geht, zum Beispiel welche, die eine Hotelkette betreiben oder besitzen, mal außen vor gestellt, ob der eine oder die andere um drei Ecken daran beteiligt ist, ist alles drin. Da gibt es keine Diskussion über 1 Milliarde Steuermindereinnahmen. Die können Sie ja dann auch locker bei Bildung und Kultur kürzen. Bei den Hartz-IV-Empfängern hatte man unter Schwarz-Gelb als erstes die Rentenbeiträge halbiert. In den Medien wurde den Protesten der Sozialverbände kein Raum gewährt. Die Betroffenen selbst wurden nicht wirklich informiert und an der schmalen Brieftasche änderte es im Augenblick nichts. Weil das so prima ging, wurde der Rentenbeitrag ganz abgeschafft. Gesamtersparnis 48 Euro pro erwachsenen Leistungsempfänger im Monat. Davon ist aber kaum die Rede. Die Politiker sollten sich da locker auf 50 Euro plus X einigen können. Bei ihren Diäten sollten sie im Hotel an sich für die Übernachtung auch die volle Mehrwertsteuer bezahlen können. Irgendwie beschleicht mich das unheimliche Gefühl, dass wir vom Hotelverband regiert werden. Wahrscheinlich haben sie die Mehrwertsteuer aus rein humanitären Gründen gesenkt. All das, damit sie Hartz-IV-Empfänger zwangsweise in leerstehende Pensionen und Hotels unterbringen können. Die 5 Euro mehr zum Hartz-IV bekommen die Leistungsempfänger dann ganz unbürokratisch als Gutschein von einer der großen Hotelketten. Einen pro Monat einzulösen innerhalb von 30 Tagen außerhalb der Saison. Natürlich nur gültig für eine Übernachtung im Doppelzimmer ab 150 Euro pro Person ohne Frühstück. Mit einem 5-Euro-Gutschein in der Hand, vor einem außerhalb der Saison geschlossenen Hotel stehend, verbleibe ich bis zur nächsten Woche. Euer Franz Zehnbier. Das war mit 10 Bier durch die Woche, präsentiert von der Parkbank. Parkbank, kein Konto bei Hartz IV, kommt zu uns mit ein paar Bier. Prost! Parkbank, überall und nah, immer für den Kunden da. Eine Produktion in Zusammenarbeit mit der Neipitsch Media.